even this heart of mine. Oh, pushed into the wall. You're cleaning up the broken glass, thinking what the hell is that? In the movie of your life, you're the first to die, and the critics called it trash. Too bad. They tell you that you feel too much euphoria, right down to the crush. It all breaks down. It always does. It all works out. It always does. And they say in the songs you love, the greatest hits and the deepest cuts. It all breaks down. It always does. Still, I saw the ground. It took time, wasn't a straight line, but every road led Seit dem Bad. Ich hab lang nicht noch gedacht. Hab nicht vor, das hier zu ändern. Nur weil du nicht magst, was ich mach, ist mein Outfit dir zu knapp. Ja, ein bisschen Haut und du wirst blass. Ja, ich glaub, ich seh Gespenster. Ständig und anständig, dabei fühle ich mich lebendig. Du hast dafür kein Verständnis. Du willst das mit uns beenden. Bin zu viel für dich, selbst wenn ich mich versuche zu verbiegen. Ohne dich geht es mir blenden. Das ist nicht mal übertrieben. Ja, ja. Guck, ich feier, auch wenn alles zerbricht. Ja, yeah, ja, yeah, ich schrei in die Nacht. Wenn das Liebe ist, dann will ich sie nicht. Und ohne Träne zu vergießen, seh ich. Ich hab das gut analysiert. Ich glaub, es liegt erstmal an dir. Ich kann nicht anders, ich muss frei sein. Du kannst es nicht mehr akzeptieren. Am Anfang war das noch okay für dich. Du standest mit mir hier im Neonlicht. Komm, schenk mir endlich mal Wein ein. Ich trink den draußen vor der Tür. Wenn das Liebe ist, dann will ich sie nicht. Und ohne Tränen zu vergießen, seh ich viel zu gut aus, viel zu gut auf. Tanz allein und schrei es raus in die Nacht. Wenn das Liebe ist, dann will ich sie nicht. Ja, wenn das Liebe ist, dann will ich sie nicht. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Zur Spätschicht, zum Kochen, zum Chillaxen auf der Couch. Sputnik, dein Abend. The rush in my fingertips, the shock of the lightning. So many things that I miss, I'm done fantasizing. I hope tonight is the one. Deeper meaning. Am I losing myself?

zu viel für dich, zu laut, zu stark, ein Hauch zu nah. Du sagst, ich bin zu viel für dich, zu laut, zu stark, ein Hauch zu nah. Sag doch, du liebst mich nicht, du. Zu laut, zu stark, ein Hauch zu nah. Du sagst, ich bin zu viel für dich. Zu laut, zu stark, ein Hauch zu nah. Sag doch, du liebst mich nicht. Du warst nur nicht genug für mich. Dann geh allein und red dir ein. Ich bin zu viel für dich. I know it's hard in the dark days to look on the bright side. Maybe this time I should write a better one, one that you can sing along to. I ain't got the answers to put it all in place. Just promise you'll remember these five letters when I say it's gonna be A-O, A-O. Take the pain, take the pain away. God knows I would. So go on, lead the way. Don't you hesitate, don't look. I ain't got the answers to put it all in place. Just promise you'll remember these five letters when I say it's gotta be. Momentan fühlt es sich doch eher nach Frühling an als nach Februar. Die Temperaturen, die gehen einfach Richtung 20 Grad. Und bei so einem Wetter habt ihr alle eigentlich nur einen Plan. Raus in die Sonne. Wir sind gerade im Park und sowas. Und ja, genießen einfach so das Wetter. Ich habe heute meine Schwester zu Besuch. Wir haben lecker gefrühstückt und jetzt ja, genießen wir die Sonne. Ja, ich bin hier auch mit Freunden in der Sonne. Und man genießt das warme Wetter und das Wuseln draußen auf den Straßen. Ja, rumwuseln klingt doch gut. Der Plan fürs Wochenende steht also. Und wenn wir uns ausgewuselt haben, dann hören wir uns am Montag früh wieder. Bis dahin. Sputnik. Tag und Wach. Mit Bexen und Tobi. Montag wieder ab 6. X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put me second? You're just another groupie to me. Sputnik. Von der New Music Hotlist 2026. Oswald. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Hotlist 2026. Der jungen Radios der ARD. Oswald. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Bei MDR Sputnik. Got my feelings broken about a thousand times. I was scared to open up and you came by. Now I got your hand in mine, I hold it tight. Hold you tight. They say, love needs time to flame. But talking into the late night, staring into your green eyes. That's what I. go. Drop my love on the floor, leave me alone. I'll bear the pain deep in my soul. And even if it hurts, I'll never fold. One touch and you make me, and you make me. It's on us, you complete me, just believe me. No secrets, no regrets, I got this feeling. You've always got my back and I've got yours, it's easy. Coming closer, and I'll lay down the net. Tangled up in wires. appetite far away. I always thought that you saw me in a different light, in a different light, in a different light. And I saw you as a different kind. Why'd you wanna save my soul? It's way too late for that, but you could wake my. Way too late for that, but you could wake my heart. So DVD von dir, also ich seh kein Konto mehr, weiter zu bleiben, ich müsste eigentlich schon lange gegangen sein, aber wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? DVD von dir, also ich seh kein Konto mehr, weiter zu bleiben, ich müsste eigentlich schon lange gegangen sein, aber wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? Dir ist wie Winter und ich ist wie Sunshine, geh ins Soli und ich schlaf auf der Bank ein, mach einen Film und ich guck ihn auf Blu-ray, oder ich stream ihn auf Movie 2K, rauch den Joint mit dir in der 10. Klasse. Sag die 10 Dinge, die ich an dir hasse. Tipp mit Nägeln 1000 Wörter auf mein Display. Für uns gibt's kein Happy End, das ist nicht Disney. Das ist kein Disney-Film. Will mich nicht mal unterhalten, ich will nicht mehr chillen. Es ist alles noch beim Alten, aber du bist weg. Du bist vor mir eingeschlafen, hab dich zugedeckt. Wie kann man so dumm sein, hab das nie gecheckt. Und jetzt ist eine große Liebe weg. NWM, ich bin nie wieder ne. Wenn du mich hören willst, dann nimm mein Lied, okay? Das war so DVD von dir. Ich seh kein Konto mehr, weiter zu bleiben. Ich müsste eigentlich schon lange gegangen sein. Aber wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? Von dir, weil ich seh kein Konto mehr, weiter zu bleiben. Ich müsste eigentlich schon lange gegangen sein. Aber wie konnte ich so lang mit dir zusammen sein? DVD von dir, weil ich seh kein Konto mehr, weil